Abschnitt 24 von Die letzten Tage von Pompeji von Edward Bulwer Lytton, übersetzt von Wilhelm Krämer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. 31. Kapitel. Als die Thessalierin sich überzeugte, dass Arbakes nicht zurückkehrte, als sie eine Stunde nach der anderen jene Qualen der Erwartung dulden musste, die ihre Blindheit doppelt unausstehlich machten, begann sie mit ausgestreckten Armen in ihrem Gefängnis umherzufühlen, ob sie nicht irgendeinen Ausweg finden könne. Und da die einzige Tür des Zimmers verschlossen war, schrie sie laut und mit dem Ungestüm eines von Natur schon heftigen Temperaments, das durch die Verzweiflung über ihren hilflosen Zustand noch erhöht wurde. »O Mädchen«, sagte der Sklave, der sie bewachen sollte, indem er die Tür öffnete, »hat dich ein Skorpion gebissen, oder denkst du, dass wir die Ruhe hier nicht vertragen können? Wo ist dein Herr, und weshalb bin ich hier eingesperrt? Lass mich gehen!« »Ach, Kleine, kennst du Abakes so wenig, dass du nicht weißt, wie gebieterisch sein Wille ist? Er hat befohlen, dass du eingesperrt bleibst, und eingesperrt bist du, und ich muss dich bewachen. Frische Luft und Freiheit darf ich dir nicht gestatten, aber du kannst etwas weit Besseres haben, essen und trinken.« »Aber weshalb lässt man mich nicht fort?« fragte das Mädchen, indem sie die Hände rang. »Was kann der große Abakes von einem so armen Geschöpf wie ich bin wollen?« »Das weiß ich nicht, es sei denn, dass du deiner Gebieterin aufwarten sollst, die heute hierher gebracht wurde.« »Was, Jone ist in diesem Hause?« »Ja, armes Kind. Es scheint ihr auch hier nicht sonderlich zu gefallen, obgleich Abakes ein sehr artiger Mann gegen Frauenzimmer ist. Jone ist, wie du weißt, sein Mündel.« »Kann ich nicht zu ihr?« »Sie ist krank und wild vor Wut. Außerdem habe ich keinen Befehl, dich zu ihr zu bringen. Ich handle niemals ohne Befehl. Als Abakes mich über diese Zimmer setzte, sagte er, ich habe dir bloß eine Lehre zu geben. Solange du mir dienst, musst du weder Ohren noch Augen noch eigene Gedanken haben. Ich verlange nur eine Eigenschaft von dir, Gehorsam.« »Was kann es denn schaden, wenn du mich zu Jone führst?« »Das weiß ich nicht. Aber wenn du dich nach Gesellschaft sehnst, so will ich mit dir plaudern, Kleine. Denn ich bin einsam genug in meinem Stübchen, und du bist ja eine Thessalierin. Kannst du nicht wahrsagen, wie die meisten deiner Landsmänninnen, dass wir uns die Zeit damit vertreiben?« »Lass mich zufrieden, Sklave. Oder, wenn du noch sprechen willst, was hast du von dem Zustand des Glaukus gehört?« »Ei, nun, mein Herr ist in das Verhör des Athenas gegangen. Glaukus wird für die Ermordung des Priesters Abessides sicherlich zu büßen haben.« Lydia schrak auf. »Wie?« fragte sie. »Ich habe allerdings etwas davon gehört, aber ich verstand es nicht. Aber wer wird es wagen, ein Haar auf seinem Haupte zu berühren?« »Ich fürchte, der Löwe wird es tun, oder vielleicht auch der Tiger.« Lydia sprang empor, als wenn ein Pfeil ihr Herz durchbohrt hätte. Sie stieß einen durchdringenden Schrei aus, und indem sie vor dem Sklaven niedersank, sagte sie in einem Tone, der selbst sein raues Herz erschütterte, »O, sage mir, dass du scherzest, dass du die Unwahrheit redest. Sprich, sprich!« »Bei meiner Treu, blindes Mädchen, ich kenne nichts von den Gesetzen. Es ist vielleicht nicht so schlimm, als man sagt, aber Abakes ist ein Ankläger und das Volk wünscht ein Opfer für das Amphitheater. Doch was kümmert dich das Schicksal des Athenas?« »Ich bin ihm dankschuldig. Du weißt also nicht, was geschehen ist? Abakes, sein Ankläger! Oh, was soll ich tun?« Das arme Mädchen ließ den Kopf auf den Busen sinken. Sie versank in tiefes Schweigen. Heiße Tränen flossen ihre Wangen hinunter, und alle freundlichen Bemühungen des Sklaven, sie zu trösten oder aus ihrer Träumerei zu erwecken, waren vergebens. Als ihr Aufseher, um seine häuslichen Pflichten wahrzunehmen, das Zimmer verlassen musste, sammelte Lydia ihre Gedanken wieder. Abakes war der Ankläger des Glaukus. Abakes hatte sie hier eingesperrt. War dieses nicht ein Beweis, dass er glaubte, sie könne Glaukus nützlich sein? Ja, sie war offenbar in eine Falle gelockt. Sie sollte mit beitragen zu dem Untergange ihres Geliebten. Aber sie musste das verhindern, sie musste einen Weg in die Freiheit finden. Zum Glück besaß sie vieles von der Verstellungsgabe ihres Geschlechts, und diese war durch ihre frühere Dienstbarkeit noch genährt worden. Sie beschloss zu versuchen, ob sie ihren Wärter nicht täuschen könne, und indem sie sich plötzlich seiner abergläubischen Frage in Beziehung auf ihre thessalischen Künste erinnerte, hoffte sie, durch dieses Mittel zu ihrem Zweck zu gelangen. Diese Gedanken beschäftigten ihr Gemüt während des übrigen Teils des Tages und in den letzten Stunden der Nacht, und als Sophia am anderen Morgen zu ihr kam, beeilte sie sich, seiner Geschwätzigkeit jene Richtung zu geben, die sie früher so sehr zu vermeiden gesucht hatte. Sie wusste jedoch, dass die Flucht ihr nur in der Nacht gelingen könne, und sie musste daher mit bitterem Widerstreben sich bis dahin gedulden. »Die Nacht«, sagte sie zum Sklaven, »ist die einzige Zeit, in welcher wir die Beschlüsse des Geschicks entziffern können. Dann musst du zu mir kommen. Aber was willst du wissen?« »Beim Pollux wissen möchte ich manches. Vor allem aber lass mich erfahren, wann ich Geld genug haben werde, um meine Freiheit zu erkaufen, oder ob dieser Ägypter sie mir umsonst schenken wird. Bisweilen ist er großzügig. Sodann möchte ich wissen, ob ich jenen hübschen Laden in der Vorstadt bekommen werde, den ich schon so lange im Auge habe. Mit Wohlgerüchen zu handeln ist meine Sehnsucht.« »Es gibt mehrere Arten von Zauberei, um auf diese Fragen Antwort zu erhalten, aber ich denke, die einfachste Zauberei, um deinen Wunsch zu befriedigen, wird die Magie der Luft sein.« »Ich hoffe«, sagte Sophia zitternd, »dass keine schrecklichen Erscheinungen dabei stattfinden. Ich sehe nicht gern Gespenster.« »Sei unbesorgt, du wirst nichts sehen. Du hörst bloß an dem Brausen des Wassers, ob deine Frage bejaht wird. Vor allen Dingen musst du, sobald der Abendstern am Himmel erscheint, die Gartentür etwas offen lassen, damit der Dämon eintreten könne. Dann musst du auch Früchte und Wasser als ein Zeichen der Gastfreundschaft dorthin stellen und 3 Stunden nach dem Zwielicht mit einem Gefäß voll kalten, reinen Wassers hierher kommen. Und dann wirst du alles nach dem thessalischen Gebrauch, wie ich ihn von meiner Mutter gelernt habe, erfahren. Aber vergiss nicht, die Gartentür offen zu lassen, davon hängt alles ab. Sie muss von der Zeit an, da du zu mir kommst, 3 Stunden lang offen stehen.« »Sei unbesorgt«, erwiderte der nichts Böses ahnende Sophia. »Ich weiß, wie einem ordentlichen Mann zumute ist, wenn eine Tür ihm vor der Nase verschlossen bleibt, so wie es mir lange Zeit mit der Tür der Küche gegangen ist. Auch ich weiß, dass einer angesehenen Person wie ein Dämon ohne Zweifel ist, ein kleiner Beweis höflicher Gastfreundschaft nur angenehm sein kann. Übrigens bringe ich dir auch hier dein Frühstück, Kleine.« »Und wie geht es mit dem Verhör?« »Oh, die Richter sind immer noch da und schwatzen, sprechen. Es wird wohl das Urteil erst morgen erfolgen.« »Morgen? Weißt du das gewiß?« »Man sagt es.« »Und Jone?« »Beim Bacchus. Sie muss nicht mehr sonderlich krank sein, denn sie war heute Morgen wieder stark genug, um meinen Herrn ganz wütend zu machen. Ich sah ihn wenigstens wild genug aus ihrem Zimmer kommen.« »Findet sie sich hier in der Nähe?« »Nein, in den oberen Zimmern. Aber ich darf hier nicht länger plaudern. Lebe wohl.« 32. Kapitel. Die zweite Nacht des Verhörs war bereits angebrochen, und es war fast um die Zeit, in der Sophia sein Schicksal erfahren sollte, als in dieselbe Tür, welche der Sklave offen gelassen hatte, nicht einer jener geheimnisvollen Geister der Luft, sondern der schwerfällige und ganz irdische Isispriester Kalenus eintrat. Er achtete kaum auf die Opfer, welche der fromme Sophia für den unsichtbaren Gast hingestellt hatte. Irgendein Opfer, dachte er, für den Gott der Gärten, aber jetzt zu Arbakes. Die Sache ist zwar nicht ungefährlich, aber ich habe das Leben des Ägypters doch in der Gewalt. Wie hoch wird er es wohl anschlagen? Indem er so mit sich selbst sprach, ging er durch den offenen Hof in das Peristyl, wo hier und da noch eine Lampe brannte, und plötzlich trat ihm Arbakes aus einem der Zimmer, die auf den Säulengang gingen, entgegen. »Ha, Kalenus, suchst du mich?« sagte der Ägypter, und es war einige Verlegenheit in seinem Benehmen zu bemerken. »Ja, weiser Arbakes, ich hoffe, mein Besuch kommt nicht ungelegen.« »Nein, durchaus nicht, aber ich habe infolge meiner Krankheit ein Bedürfnis nach frischer Luft. Lass uns in den Garten gehen.« »Sehr gerne«, erwiderte der Priester, und die beiden Freunde spazierten langsam auf einer Terrasse umher, die mit marmornen Blumenvasen besetzt sich in dem Garten erhob. »Es ist eine herrliche Nacht«, sagte Arbakes, »so schön und heiter wie jene, in der ich vor 20 Jahren zum ersten Mal die Gestade Italiens erblickte. Mein Kalenus, ich werde älter, aber ich will das Leben noch so gut genießen, als ich kann.« »Du darfst dich dessen wohl rühmen«, sagte Kalenus, der nur eine Gelegenheit suchte, um das Geheimnis mitzuteilen. »Du hast unermessliche Reichtümer, eine unerschütterliche Gesundheit, und in diesem Augenblick bist du des Sieges über deinen gefährlichsten Feind sicher. Du meinst den Athener? Ja, morgen wird er wohl zum Tode verurteilt werden. Der Senat lässt nicht nach, aber du irrst, wenn du ihn für meinen Feind hältst. Sein Tod gewährt mir keinen anderen Vorteil, als dass er mich von einem Nebenbuhler befreit. Ich fühle weiter keinen Hass gegen jenen unglücklichen Mörder. Mörder, wiederholte Calenus mit einem besonderen Nachdruck und heftete dabei seine Blicke fest auf Arbakes. Es schadet nichts, dass man ihm dieses Verbrechen aufbürdet. Aber du weißt von allen Menschen am besten, dass er unschuldig ist. Erkläre dich deutlicher, sagte Arbakes mit kalter Ruhe, denn er war bereits vorbereitet auf das, was er schon geahnt hatte. Arbakes, erwiderte Calenus mit leiser Stimme, ich war in dem heiligen Hain, versteckt in dem Gebüsch, welches die Kapelle umgibt. Ich hörte und sah alles, was vorfiel. Ich sah, wie du die Brust des Apessides durchbohrtest. Ich tadle nicht die Tat, sie vernichtete einen Feind und einen Abtrünnigen. Du sahst alles, erwiderte Arbakes trocken. Ich dachte es mir. Du warst allein? Allein, erwiderte Calenus, erstaunt über die Kaltblütigkeit des Ägypters. Und weshalb hattest du dich in jener Stunde dort versteckt? Weil ich gehört hatte, dass Apessides zum christlichen Glauben übergetreten sei, weil ich wusste, dass er dort mit dem wilden Olynthus zusammentreffen würde, um Pläne zu verabreden, wie sie die heiligen Geheimnisse unserer Göttin dem Volke verraten wollten, und ich war dort, um ihre Absicht vereiteln zu können. Hast du irgendjemand schon mitgeteilt, was du dort sahst? Nein, mein Gebieter, das Geheimnis ruht noch verschlossen in der Brust deines Dieners. Wie selbst dein Verwandter Burbo weiß es nicht, sei aufrichtig. Bei den Göttern, bei der Furcht vor deiner Rache, er weiß es nicht. Und aus welchem Grunde hast du bisher dieses Geheimnis vor mir verborgen? Weshalb hast du gewartet, bis das Todesurteil des Atheners bevorsteht, ehe du mir sagst, dass Arbakes ein Mörder ist? Und da du so lange gezögert, warum erzählst du mir es jetzt? Weil, stammelte Calenus verwirrt und erbleichend. Weil, erwiderte Arbakes mit einem freundlichen Lächeln, indem er dem Priester vertraulich auf die Schulter klopfte, weil du, mein Calenus, mich erst gänzlich wolltest in die Untersuchung mit verwickeln lassen, so dass mir kein Ausweg mehr bliebe, damit dann nicht allein der Mord, sondern auch Meinheit und Bosheit mir nachgewiesen werden könne. Und du teilst mir dein Geheimnis jetzt mit, bevor das Verhör geschlossen und der Unschuldige verurteilt ist, um mir zu beweisen, welch ein schändliches Gewebe du morgen mit einem Wort zerstören könntest. Und jetzt in der letzten Stunde willst du mit mir um den Preis deiner Verschwiegenheit feilschen. Ist es nicht so? Arbakes, entgegnete Calenus, dem alle Kühnheit seines Charakters entwichen war. Du bist ein Zauberer. Du liesest in den Herzen der Menschen. Es ist mein Beruf, antwortete der Ägypter freundlich lächelnd. Nun, so schweige, und wenn alles vorüber ist, will ich dich reich machen. Entschuldige, sagte der Priester, dem der Geiz seine Hauptleidenschaft schnell zuflüsterte, er möge von dem Versprechen einer noch zu erwartenden Großmut sich nicht abhängig machen. Entschuldige, du hast recht, wir beide kennen uns. Wenn du willst, dass ich schweigen soll, so musst du mir etwas vorausbezahlen. Wenn die Rose jenes süße Bild der Verschwiegenheit festwurzeln soll, so musst du noch in dieser Nacht sie mit einem goldenen Strom bewässern. Wie witzig und poetisch, erwiderte Arbakes, noch immer in jenem süßen Tone, der seinen gierigen Genossen, statt dass er ihn beruhigte und ermutigte, hätte beängstigen und abschrecken sollen. Willst du nicht bis morgen warten? Wozu dieser Aufschub, wenn ich mein Zeugnis nicht mehr geben kann, ohne den Vorwurf hören zu müssen, warum es nicht geschehen sei, ehe der unschuldige Mann verurteilt worden, so würdest du vielleicht meine Forderung zurückweisen. Nun wohl, Calenus, was soll ich dir bezahlen? Dein Leben ist sehr kostbar und dein Reichtum ist sehr groß, erwiderte der Priester grinsend. Witzig und immer witziger. Sprich, nenne die Summe. Arbakes, ich habe gehört, dass du in deiner Geheimschatzkammer unter jenen festen Gewölben, auf denen dieses stattliche Gebäude ruht, ganze Haufen Goldes und kostbare Vasen und Edelsteine hast, welche fast mit den glänzenden Schätzen des Nero es aufnehmen können. Du kannst genug davon entbehren, ohne dass es dir fühlbar würde, um Calenus zu dem reichsten Priester Pompeis zu machen. Komm, Calenus, sagte Arbakes mit verbindlichem, scheinbar aufrichtigem Wesen, Du bist ein alter Freund und warst mir immer ein treuer Diener. Du kannst nicht beabsichtigen, mein Leben in Gefahr zu bringen, so wenig als ich gesonnen sein kann, dir deine Belohnung zu verkürzen. Du sollst mit mir in jene Schatzkammer gehen. Du sollst deine Augen weiden an dem Glanz ungezählter Goldstücke und unschätzbarer Edelsteine. Und ich will dir als Belohnung gestatten, heute Nacht so viel mitzunehmen, als du unter deinem Gewande verbergen kannst. Wenn du nur einmal gesehen hast, wie reich dein Freund ist, so wirst du dich überzeugen, wie töricht es wäre, einen Mann zu beleidigen, den Fortuna so begünstigt hat. Wenn Glaukus nicht mehr lebt, sollst du der Schatzkammer noch einen Besuch machen. Handle ich nicht aufrichtig und als Freund? »O, größter, bester der Menschen«, sprach Kalenus, indem er vor Freude weinte, »kannst du so meine beleidigenden Zweifel über deine Gerechtigkeit, deine Großmut vergelten? Still, wir wollen gleich in die Gewölbe hinabsteigen.« Ende von Abschnitt 24, gelesen von crowwings.com.